Interpreten sind Stars. Dirigenten und Solisten klassisch-romantischer Konzertmusik reisen um die Welt, um vor zigtausenden von Menschen ihre ganz eigene Interpretation eines Werks vorzuführen. Kompositorisch geht es dabei immer wieder um die gleichen Stücke. Die Frage, wie diese Stücke, genauer wie die Noten dieser Stücke zu spielen, zu verstehen seien, scheint Musiker nach wie vor anzutreiben, immer wieder neue Versionen aufzuführen und einzuspielen. Und auch wenn man in Betracht zieht, dass es ein marktwirtschaftliches Interesse gibt, immer wieder neue Versionen desselben einzuspielen, so funktioniert auch diese Taktik nur, solange es ein Interesse des Publikums gibt. Und wie sieht es bei der zeitgenössischen Musik aus? Sicher, auch hier gibt es große Unterschiede zwischen den Interpreten, was ihren Einfluss betrifft. Auch hier gibt es große Namen, Stars, zumindest innerhalb der Szene, die allerdings deutlich kleiner ist als die des klassisch-romantischen Konzertbetriebs, von der Popmusik ganz zu schweigen. Aber auch die Stars neuer Musik reisen durch die Welt, um vor etwas handverlesenerem Publikum ihre Konzerte zu spielen. Im Unterschied zu ihren Kollegen aus der klassischen Musik allerdings spielen sie nur selten Neuinterpretationen bereits bekannter Stücke. Meistens stehen Uraufführungen an. Selbst wenn ein Stück zeitgenössischer Musik wieder und wieder gespielt wird, scheint auch hier die Interpretation des Stücks weniger im Fokus der Zuhörer zu liegen. Steht bei der Interpretation älterer Musik vor allem der Interpret oder die Interpretin selbst im Vordergrund, so ist es in der neuen Musik vor allem der Komponist oder die Komponistin. Dennoch werden auch diese Stücke notiert und müssen folglich in Klänge übertragen, einstudiert und möglichst überzeugend auf die Bühne gebracht werden. Welche Rolle spielt der Interpret in der neuen Musik? Was ist seine Aufgabe und wie sieht er sich selbst? Ashot Sarkisian, Geiger beim Aditi-Streichquartett, hat sowohl bereits hunderte von Uraufführungen hinter sich, als auch Neuinterpretationen zeitgenössischer Werke. Für ihn ist die Grenze zwischen der Interpretation zeitgenössischer Musik und klassisch-romantischer Musik nicht so eindeutig bestimmbar. Es wird ja oft als Hauptunterschied genannt, dass in der klassischen Musik es vielmehr darum gehe, sich als Interpret in den Vordergrund zu stellen, also seine eigene Interpretation. Man stellt sich selbst dar durch die Musik, die man spielt. Und in der zeitgenössischen Musik sei es genau umgekehrt. Also man stelle sich selbst in Dienste der Musik, die man spielt. Und ich bin nicht sicher, ob es wirklich alles so einfach schwarz und weiß ist. Also es gibt hier genug Beispiele in der klassischen Musik. Also mir schwebt da Zitat von Svetoslav Richter vor. Der sagte, seine Rolle als Interpret sei, nur das zu spielen, was in den Noten steht. Also nur das, was er liest auf der Seite und nichts anderes. Wenn das so einfach wäre, auch in der neuen Musik, dann würde man ja keine Unterschiede hören, wenn dasselbe Stück von verschiedenen Leuten gespielt wird. Und man hört den Unterschied schon und man kann teilweise sogar sagen, wer es spielt manchmal. Also weil man ist als Interpret trotzdem da. Man ist, sei es allein in der Art und Weise, wie man den Text liest, also was man auf der Seite sieht, was man dabei versteht. Also das Verständnis ist ja individuell. Die Art und Weise, wie die Noten gelesen werden, macht für Sarkisian also den entscheidenden Unterschied, der vor allem individueller Natur ist. Dieses Lesen, das Übertragen von Noten in Klang, ist auch für Sebastian Berweck, Pianist und Interpret elektronischer Musik, entscheidend für die unterschiedlichen Realisierungen von Musik. Die Übertragung produziere zwangsläufig, darin ist er sich mit Sarkisian einig, Unterschiede oder auch produktive Missverständnisse. Für ihn gibt es allerdings einen Unterschied zwischen der Interpretation zeitgenössischer und historischer Musik. Es gibt natürlich den Unterschied, dass ich bei Noten von heute fragen kann, wie es gemeint ist, und dass ich das bei Beethoven nicht machen kann. Gleichzeitig gibt es bei Beethoven aber eine viel längere Tradition der oralen Übermittlung. Also mein Klavierprofessor in Freiburg war halt die 6. Generation nach Beethoven. Es gab eine ununterbrochene Lücke der Erklärung, wie die Noten gespielt werden sollen. Und das wird eben dann bei neuer Musik dadurch ersetzt, dass man meistens mit den Leuten selber oder mit früheren Interpreten reden kann, wenn man Fragen hat. Aber die Interpretationslücke, wie ich das nenne, ist immer da, weil es immer vom Schriftlichen wieder zurück übersetzt werden muss. Und in dieser Übersetzung ist die Interpretation. selbst wenn man den Komponisten was fragt, selbst wenn man die Antwort bekommt, auch diese Antwort kann man ja vielerlei interpretieren. Das sehe ich oft genug bei uns in den Quartettproben. Und das sind ja 4 Leute, die, also allein diese 4 spielen ja schon seit 10 Jahren zusammen. Und selbst dann kommt es zu der Situation, man hat einen Komponisten in der Probe, man stellt eine Frage, man bekommt eine Antwort. Und diese Antwort interpretieren alle 4 nicht unbedingt sofort gleich. Die tatsächliche Möglichkeit allerdings, sich unterschiedliche Interpretationen desselben Stücks anzuhören, besteht für interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer neuer Musik nur selten. Nur die wenigsten Stücke neuer Musik werden überhaupt mehrfach zur Aufführung gebracht. Auch Neueinspielungen zeitgenössischer Kompositionen sind eher die Ausnahme. Was sicher zum einen dem verhältnismäßig kleinen Markt zuzuschreiben ist, zum anderen aber auch dem Gedanken, dass Aufnahmen, die mit dem Komponisten abgesprochen wurden, als mustergültige zu sehen sind und keiner weiteren Einspielung bedürfen. Dass dies nicht stimmen muss, zeigen eben jene Ausnahmen. Eine dieser Ausnahmen ist das Stück Disappearances von Nikolaus A. Huber, das Sebastian Baerweck einige Jahre nachdem es von Catherine Vickers aufgenommen wurde, noch einmal eingespielt hat. Hören Sie den Anfang des Stücks im wechselseitigen Vergleich zwischen der Aufnahme von Catherine Vickers und Sebastian Baerweck. Also es ist halt einfach so, dass meistens in der neuen Musik die Informationsdichte, wie gesagt, viel höher ist. Ja. Und dass du erstmal damit beschäftigt bist, das zu realisieren, was da steht. Aber trotzdem, bei allem, was da steht, oder auch manchmal, wenn es dann gegen den Strich gebürstet ist, du musst ja trotzdem versuchen, das zu gestalten. Also die Zeit, die du da hast und die du füllst mit einem Stück, musst du ja auf eine Art sinnvoll gestalten. Und wenn es darin besteht, alles, was du sonst gelernt hast, an dramaturgischer Zeitgestaltung über den Haufen zu schmeißen. Die erwähnten technischen Schwierigkeiten bei der Realisierung gerade zeitgenössischer Musik sind sicher oft eine Hürde, die Interpreten davon abhält, sich ihre eigenen Gedanken machen zu können oder auch zu müssen. Nicht wenige Komponisten haben die Überforderung des Interpreten durch extreme Determinierung in die Partitur hineinkomponiert, um die Interpreten so davon abzuhalten, sich bewusst einbringen zu können und, so der Verdacht, in Klischees zurückzufallen. Stattdessen steht die Idee eines vielmehr direkten Ausdrucks des Musikers im Vordergrund. Indem die Interpretin oder der Interpret vollkommen damit beschäftigt oder gar überfordert ist, die Anweisungen zu realisieren, entsteht quasi automatisch und unbewusst und damit ungebrochen ein wahrhaftiger Ausdruck des Menschen in einer Arbeitssituation. So zumindest der Gedanke. Denn Musiker zeitgenössischer Musik sind oft noch in einer ganz anderen Situation auf sich selbst zurückgeworfen, nämlich in den Momenten der Stille. So einfach es auf den ersten Eindruck zu sein scheint, nicht zu spielen, so schwierig scheint es live zu sein und so unterschiedlich sind die Resultate. Der Komponist Michael Meyerhoff verwendet in seinen Stücken viele und auch lange Momente der Stille. Diese hat Meyerhoff in sehr unterschiedlichen Arten notiert, teils als Pausen, teils als stille Aktionen. Entsprechend verschieden sind auch die Ausführungsanweisungen. Es gibt zum Beispiel Pausen mit Tempo 6. Da kann man dann sagen, okay, ich zähle jetzt einfach 10 Sekunden, dann bin ich durch, 1, 2, 3. Oder ich zähle wirklich mal Tempo 6, wo der Schlag einfach 10 Sekunden braucht. Da würde ich sagen, sozusagen das Erlebnis, Tempo 6, Tempo 5 als Pause zu spüren, auch zu realisieren in sich, das fände ich schade, wenn das sozusagen einfach ins Tempo, alles ins Tempo 60 wandert. Danach zum Beispiel Stelle, Tempo 6, Tempo 5, Tempo 60. Alles in Pausen. Also es gibt durchaus Tempowechsel bei mir in den Pausen. Und wenn man das dann zusammenschnurrt, würde ich sagen, nee, das ist dann, also das, so eine Passage, würde ich sagen, wäre musikalisch nicht verstanden. Pausen sind für Meyerhoff essentieller Bestandteil seiner Musik, die, genauso wie Klang, der Interpretation bedürfen. Doch genau darin scheint für viele Musiker eine Schwierigkeit zu liegen. Also für mich ist die Produktion von Klang und von Nichtklang eigentlich total identisch. Also von der Herausforderung für die Musiker. Das Problem ist nur, die meisten denken, also entweder es kommt eine Pause, also ich habe jetzt nichts zu tun. Es kommt eine Pause, das Gegenteil, ich mache einen Freeze, ja, dann stehen sie quasi in der letzten eingenommenen Spielhaltung vollkommen verkrampft da. Also das sind so die beiden ganz großen Missverständnisse. Es soll aber sozusagen mit einer Intensität nicht gespielt werden. Als Beschäftigung wäre das optimal. Deswegen werden manchmal die Musiker bei mir ja auch sozusagen dazu verdonnert, Aktionen auszuführen ohne Sound. Und dann kann ich, wenn der Schlagzeuger sozusagen, wenn den Noten steht, er soll einen Kreis in 30 Sekunden machen, aber über dem Untergrund muss er in 30 Sekunden versuchen, sehr regelmäßig einfach diesen Kreis auszuführen. Ist so eine Zwischenlösung, das Publikum hört keinen Klang, es sieht aber die Aktion, das ist sozusagen Klangpause, aber keine Aktionspause. Das ist für mich mittlerweile sozusagen auch ein Gestaltungsmittel geworden, die Klangpause mit Aktion. Naja doch, ich kann natürlich genau das umsetzen, was im Notentext steht. Also in dem Notentext stehen Noten, es stehen Pausen. Und bei den Pausen steht, dass es kein Freeze sein soll, aber dass ich relativ ruhig stehen soll. Und ich spiele die Pause dann natürlich mit einer gewissen Körperspannung. Ich mache kein pantomimisches Freeze. Ich friere meinen Körper nicht ein und bewege mich überhaupt gar nicht. Aber ich halte die Spannung. Und ich glaube, eins der interessanten Dinge überhaupt, wenn man einen Musiker live auf der Bühne sieht, ist, wie die Spannung gehalten wird. Weil es das genau eines der Momente ist, die ja auch nicht auf eine Aufnahme übertragbar ist. Also eine Aufnahme kann man nicht mit 45 Sekunden anfangen, denn da weiß kein Mensch, was gerade passiert. In einer Konzertsituation kann man das. Aber das ist dann ein Unterschied zwischen den Medien. Also im Konzert kann ich da stehen und ich kann konzentriert sein. Und meiner Erfahrung nach ist es für den Zuschauer immer interessant zu sehen, wie jemand konzentriert eine Sache macht. Und das ist eben auch genau der Unterschied dann eben zwischen Aufführungssituation und nicht. Und andere Leute halten unterschiedlich die Spannung. Und da hat es eben dann auch etwas mit, nicht mit Schauspiel zu tun, aber das ist die szenische Erfahrung, die es auf der Bühne gibt. Wie geht jemand damit um? Und das ist interessant. Das ist außermusikalisch, ist aber dann trotzdem interessant. Die Frage ist, kriegt das jemand mit, der davon keine Ahnung hat? Also was da notiert ist oder der sich das einfach zum ersten Mal völlig blauäugig so anguckt. Ich glaube schon, weil ein Mensch ändert sich in seiner Präsenz, ob er in 130 irgendwelche Achtel zählt und dabei nichts tut oder ob er 45 Sekunden zählt. Ich glaube schon. Im Grunde lässt sich sagen, dass die Pausen Musik sind, die ins Innere der Musiker verlagert wurde. Die Interpreten selbst sind immer noch mit dem Spielen von Aktionen beschäftigt, bei denen das Publikum sie beobachten kann. Die Musik, sei es ein Decrescendo ohne Ton, ein Halbkreis über der Trommel oder eine Viertelpause bei Tempo 6, ist zwar nicht hörbar, das Musizieren selbst aber dennoch erlebbar. Die Unterschiede in den Interpretationen der Momente von Stille bei Michael Meyerhoffs Stücken sind bei Live-Darbietungen in der Tat groß. Auch bei Interpreten wie Marc-Lorenz Küseler oder Sebastian Baerweck, die beide viel gemeinsam mit Michael Meyerhoff gearbeitet haben. Die Unterschiede lassen sich aber auch jenseits der in erster Linie performativ wahrnehmbaren Pausen bemerken. Hören Sie im Folgenden dreimal denselben Ausschnitt des Stücks Shopping 4 von Michael Meyerhoff für drei Luftballon-Performer. Es spielt zunächst das Ensemble This, Ensemble That aus Basel, als zweites das Münchner Ensemble Piano Possibile sowie abschließend das Ensemble Suono Mobile aus Stuttgart. Thank you. Sie hörten einen Ausschnitt aus Chopin 4 von Michael Meyerhoff in drei unterschiedlichen Interpretationen. Zunächst von Ensemble This, Ensemble That, dann von Piano Possibile und zuletzt von dem Stuttgarter Ensemble Suono Mobile. Die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Interpretationen desselben Stücks bedeutet in der Regel, dass zwischen der einen und der anderen Interpretation Zeit liegt, in der sich die Ansicht der Interpreten ändert, wie das Stück zu spielen sei. Vor allem aber sind die Interpretationsvergleiche erst mit den Wiedergabemedien wie Schallplatte, CD oder heute MP3 in dieser Form möglich geworden. Daher erstaunt es schon ein wenig, dass alle drei befragten Interpreten auf die Frage, ob sie bei der Einstudierung zeitgenössischer Musik frühere Aufnahmen als Referenz hinzuzügen, eher zurückhaltend antworteten. Auch da hat jeder seine eigene Technik. Also ich mache es eigentlich eher nicht, weil ich es spannender finde, da von null anzufangen. Ich höre es mir dann aber an, wenn ich mir schon relativ sicher bin, dass ich weiß, dass ich das so verstanden habe. Und dann höre ich mir die in anderen Interpretationen quasi als andere Expertenmeinung an. Und dann übernehme ich da dann vielleicht schon noch Sachen, wenn ich merke, ja, das ist einfach gut gelöst. Das passt wunderbar. Da hat jemand noch eine andere Lösung gefunden, in dem Sinne, wie ich das gemeint habe, und übernehme das dann. Aber ich mache das dann eher dann, wenn ich schon weiß, was ich machen will. Andere Leute machen das anders und das ist beides völlig okay. Das sind beides legitime Herangehensweisen. Also ich gucke es mir erstmal immer ganz alleine an. Und wenn ich bis zu einem gewissen Prozentsatz da durchgestiegen bin, dann höre ich mir manchmal so ein bisschen ganz am Ende nochmal an, was die Kollegen so da vorgeschlagen haben. Also ich denke mir nicht in jedem Moment, ich muss unbedingt alles anders machen. Aber ich will auch nicht gleich alles kopieren. Es dient mir nur zur Information. Und Aufnahmen sind ja sowieso so eine Sache. Die sind ja mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Also sind ein fester Bestandteil der Musikdokumentation. Fast alle neue Stücke werden aufgenommen. Fast immer von den Leuten, für die sie geschrieben waren, beziehungsweise für die Leute, die sie zum ersten Mal oder am meisten gespielt haben. Und es wäre ja einfach zu sagen, das ist eine Aufnahme, die ist zusammen entstanden mit einem Komponisten, mit einem Interpreten, die dokumentiert die Art und Weise, auf die das Stück gespielt werden soll und nur so und nicht anders. Und wenn man das dann auch wirklich glaubt, wenn das so ist, dann könnte man sich ja nur die Aufnahmen anhören. Also wenn alle das nur so spielen, wie es auf dieser Aufnahme ist, dann nimmt das einfach die Freude einem weg, dasselbe Stück von jemand anderes im Konzert hören zu wollen. Das wäre sehr schade. Und in der Tat scheinen Aufnahmen neuer Musik eher dazu zu führen, die Stücke als fertig anzusehen, als abschließend interpretiert. Dies umso mehr, wenn sie vom Komponisten als gültige Version freigegeben werden. Hier scheint eine der zentralen Schwierigkeiten in der Freiheit der Interpretation zu liegen. Solange Komponisten selbst noch Einfluss auf die Interpretation nehmen können und Präferenzen festlegen, bleiben die Möglichkeiten eines echten Diskurses auf der Grundlage der Partitur gehemmt. Bei aller Notwendigkeit seitens der Komponisten, die Realisierung ihrer Stücke so nah wie möglich an ihre Vorstellung zu bringen, bleibt auch die Frage, inwieweit sie damit nicht auch die Möglichkeit einer Diskrepanz zwischen Vorstellung und Realisation abtöten. Stücke, die notiert sind, brauchen Musiker, die das Notierte sinnvoll zu einem klanglichen Ereignis werden lassen. Von Komponisten als mustergültig freigegebene Aufnahmen stören dieses Verhältnis von Interpret und Komposition. Dass nämlich auch gerade die Aufnahmen in einem hohen Maße von Moden abhängig waren und sind, zeigt wiederum die Geschichte der Aufnahmen klassischer Musik und, je älter die neue Musik wird, auch diese selbst. Wohl kaum jemand würde heute noch etwa Weberns Sinfonie Opus 21 so aufführen, wie sie in den 50er Jahren gespielt wurde. Auch von Komponisten autorisierte Aufnahmen werden oft mit etwas Abstand als dem Zeitgeist zugeschriebene Missverständnisse gelesen und entsprechend korrigiert. Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es ja genug Beispiele, die für diese Art Problematik ziemlich interessant wären. Also die Janacek-Quartette zum Beispiel. Also bis vor kurzem gab es nur jeweils eine Notenausgabe von den beiden und beide sehr vom Herausgeber geprägt. Und was ist mit Aufnahmen von Komponisten, Spätromantik, Anfang des 20. Jahrhunderts, die sich selbst spielen? Also es gibt ja Aufnahmen von Rachmaninow, von Scriabin, von ihrer eigenen Musik. Und wenn einer das heute so versuchen würde, über die Bühne zu bringen, das geht ja gar nicht. Aufnahmen von Stücken spiegeln zu einem wesentlichen Teil ihre Zeit wider und die Art, wie zu einer bestimmten Zeit bestimmte Interpreten bestimmte Stücke gelesen und verstanden haben. Dass die Auseinandersetzung mit diesen Aufnahmen durchaus auch für Interpreten konstruktiv sein könnte, lässt sich kaum bestreiten. Gleichwohl scheint es vielen Interpreten wichtig, ihren eigenen, unbefangenen Blick auf eine Partitur zumindest im Prozess der Erarbeitung nicht zu verlieren. Leichter scheint die Vergleichsarbeit zu fallen, wenn es um ein Verhältnis zu eigenen, älteren Interpretationen geht. Interessanterweise hat sich das Arditi-Streichquartett im vorletzten Jahr einer Neuaufnahme gerade jener Werke zugewandt, die dem Komplexizismus zuzurechnen sind, also jener Musikrichtung, in der Musiker durch hohe Informationsdichte und sich widersprechende Anweisungen so überfordert werden, dass Ausdruck sich eher als unkontrollierter und dadurch direkter herstellen soll. Es handelt sich um die Streichquartette von Brian Ferneyhough. Seine Partituren zeichnen sich durch genau jene hohe Fülle an Information und Überdeterminierung aus, die den Interpreten in einen Zustand der Überforderung bringen sollen. Seit einiger Zeit jedoch sind diese Partituren von etlichen Interpreten nicht nur fehlerfrei gespielt worden, sondern haben ihnen sogar noch Platz gelassen für Fragen der Interpretation, sodass sich die Frage nach der bewussten Gestaltung erneut stellt. Das dritte Streichquartett von Brian Ferneyhough wurde das erste Mal 1994, das zweite Mal 2014 vom Arditi-Streichquartett eingespielt. Zwar hat in dieser Zeit die Besetzung des Quartetts bis auf den ersten Geiger gewechselt, dennoch ist es ein interessanter Schritt, gerade in der Szene der neuen Musik, in der Uraufführungen im Vordergrund stehen, sich dieses Stücks nach 20 Jahren noch einmal anzunehmen. Hören Sie das dritte Streichquartett abwechselnd in einer Produktion von 1994 und 2014. Thank you. Selbstverständlich sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Aufnahmen nicht so drastisch wie etwa bei denen zwischen romantischer und historischer Aufführungspraxis. Weder die drei Aufführungen von Chopin 4 noch die Aufnahmen von Nikolaus Arubas Stück Disappearances oder die Neueinspielung von Ferneyhaus drittem Streichquartett. Das hat sicher, neben der erwähnten Präsenz der Komponisten, verschiedene weitere Gründe. Auch Notentext und historischer Abstand spielen eine große Rolle. Ich meine, du hast bei Bach keine Metronomangaben, du hast ja nicht mal richtig Dynamik, du hast keine Phrasierungen und wenn du dir eine zeitgenössische Komposition anguckst, dann werden die Sachen meistens schon drinstehen. Außer du hast jetzt Gegenkonzepte wie bei Cage, wo einfach nur eine Pfundnote dasteht und dann der dir sagt, naja, mach das in der nächsten halben Stunde irgendwann mal irgendwie. In einer Ferneyhaus-Partitur würde man sagen, es ist erstmal nicht viel Platz für Interpretation und trotzdem, wenn das Stück 8 Minuten dauert, musst du schaffen, dass 8 Minuten lang irgendwas Sinnvolles passiert. Und dann ist auf jeden Fall Interpretation dabei, würde ich jetzt mal sagen. Genau dieses Moment, einen Zeitraum sinnvoll mit Musik zu füllen, scheint selbst bei Partituren, die auf den ersten Blick kaum noch Spielraum für Gestaltung lassen, immer wieder zu neuen Interpretationen zu führen. Dass die Unterschiede feiner, die Temposchwankungen geringer und auch die Unterschiede in der Klanglichkeit weniger drastisch sind als bei den Interpretationen romantischer Konzertmusik, scheint wenig überraschend. Denn neben einer zunehmenden Präzisierung des Notentexts bezüglich Tempoangaben, Phrasierung, Dynamik etc. ist auch das Verhältnis der Komponisten, gerade älterer Generationen, vom Misstrauen geprägt, was sicher mit Erfahrungen mit Musikern zu tun hat, die zeitgenössischer Musik eher feindselig gegenüberstanden. Nicht wenige Partituren verlassen sich von daher lieber nicht auf die Freiheiten des Musikers, sich selbst in das Stück mit einzubringen, und versuchen stattdessen durch präzise Beschreibung nicht nur dessen, was gespielt werden soll, sondern auch wie, den Interpreten aus der Gestaltung rauszuhalten. Viele Konzepte von zeitgenössischer Musik, die sind so gebaut, dass die Interpretation verhindern. Weil die an einer bestimmten Stelle so schwer sind zu realisieren, da gibt es einfach keinen Raum mehr. Der Komplexitätsgrad ist so hoch, möglicherweise nicht gehört, möglicherweise nicht instrumental ausprobiert, gegen das Instrument ja mit der ständigen Überforderung spielend, da bleibt kein Raum mehr für Interpretation, da hecheln die quasi den Partituren nach. Das ist aber sozusagen keine Frage der Partitur, sondern es ist eine Frage der Konzeption von Komplexität oder Konzeption von Musik überhaupt. Also es gibt Musikkonzepte, die sicher Interpretation verhindern und ich glaube, es gibt auch bestimmte Konzepte, die sie natürlich eher herauskitzeln. Aller Pragmatik von Probensituationen zum Trotz, zu wenig Zeit in der Einstudierung und dem Bedürfnis des Marktes nach permanenter Uraufführung, Interpretation neuer Musik findet statt. Sie stärker in den Fokus zu rücken und damit auch diejenigen zu stärken, deren Arbeit darin besteht, Partituren in Konzerte und bestenfalls Ereignisse zu übertragen, war wohl eine der Ideen der Musiktage Donaueschingen, als 2008 die sogenannte Ensembliade stattgefunden hat. Bei diesem Konzert oder vielmehr bei dieser Reihe von Konzerten standen nicht primär die Uraufführungen einzelner Werke im Vordergrund, sondern deren interpretatorische Unterschiede. Drei Ensembles, Klangforum Wien, das Pariser Ensemble Intercontemporain und Ensemble Modern aus Frankfurt spielten je ein Programm von 4 Werken. 3 Stücke brachte jedes Ensemble mit, das 4. wählte jedes Ensemble aus dem Programm der anderen beiden aus. Auf diese Weise wurden 3 Werke im direkten Anschluss 2-mal interpretiert. Der direkte Vergleich bot die Möglichkeit, genauer als sonst wahrzunehmen, welchen Unterschied es macht, ob ein Stück von diesem oder von jenem Ensemble interpretiert wurde, unter gleichen Bedingungen. Beide Ensembles konnten schließlich den Komponisten befragen, keins der Ensembles hatte eine Referenzaufnahme, die es im Vorfeld hören konnte. Hören Sie zum Abschluss das Stück »Beine und Strümpfe« des Komponisten Bernhard Gander, abwechselnd in der Interpretation des Klangforum Wien und des Ensemble Modern. Thank you. Thank you. Musik.